Zeuge Sejew Steinfeld, Israel. Diplom-Ingenieur, 39 Jahre. 140. Verhandlungstag, 4.3.1965. Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Hat nichts dagegen. Nichts dagegen. Wissen Sie noch, wann Sie nach Auschwitz gekommen sind? Anfang November, ich glaube, das könnte den 6. oder 7. November sein. 1943. Und wo sind Sie verhaftet worden? Ich bin von Bochnia, Ghetto, nach Schebnia übergeschickt worden. Dann nach 2 Monaten wurde ich nach Auschwitz deportiert. Also Sie haben in Bochnia gewohnt? Anfang war ich in Krakau, Jahre 40 bin ich nach Bochnia. Ja. Jahre 43, Sommer nach Schebnia. Ja. Und November nach Auschwitz. Ja. Und Sie wurden verhaftet, weil Sie Jude waren? Bestimmt. Ja, sonst lag nichts gegen Sie vor, insbesondere keine politischen Gründe. Nein. Ja. Sie sind dann am 6. November 1943 nach Auschwitz gekommen und wurden ebenfalls, wie aus dem Beweisantrag hervorgeht, in dieser Gruppe zugeteilt, die für die Firma Siemens Schuckert arbeitete? Ich war in der ersten Zeit auf der Quarantäne und dann nach ungefähr 2 Wochen habe ich Prüfungen gemacht, theoretische Prüfungen und praktische Prüfungen, und wurde ausgewählt mit den Leuten, die für Siemens arbeiten sollen. Ja. Und wo wurden Sie dann hin verlegt? In das 11. Lager, 11. Block in D-Lager. Block 11 in D-Lager. D-Lager. Ja. Dora. Und waren da noch mehr Leute von diesem Kommando Siemens Schuckert, die dorthin kamen nach 11? Mit mir sind ungefähr 10 oder 12 Leute hierübergegangen. Ja. Wenn ich mich nicht irre, waren schon etwa 10 oder 15 Leute drin. Drin. Und haben Sie damals auch den Herrn Preston kennengelernt? Er hieß damals noch nicht Preston, sondern Prischkonek oder so ähnlich. Nach den Familiennamen habe ich meine engen Freunde kennengelernt. Ja, er heißt George mit Vornamen. George. George habe ich gekannt. Den haben Sie gekannt. Als George. Ja. Und ebenso den Herrn, der eben hier war, Arthur Wolowski. Ja, den habe ich nicht nach dem Namen, sofort ich ihn gesehen habe, habe ich ihn sofort erinnert. Ich wusste nie seinen Namen. Ja, hier haben Sie ihn heute wieder gesehen. Ja. Und haben sich an ihn erinnert. Ja. Wissen Sie noch, ob diese beiden Herren zusammen mit Ihnen in dieses Lager Block 11 gekommen sind? Das kann ich nicht genau wissen, ob sie mit mir zusammen in diesen Tag. Es sind während einiger Wochen hat sich diese erste Gruppe in Block 11 gebildet. Ja. Und wissen Sie noch, wie lange Sie dort geblieben sind? Im Block 11 waren bis Frühling 1944. Bis Frühjahr 1944. Wissen Sie, ob Sie zusammen mit diesen beiden Zeugen, die wir heute hier hatten, nach Bobrick gekommen sind? Ob ich mit denen zusammen nach Bobrick gekommen bin? An einem Tag? Ja, ich glaube, ja. Wir sind fast alle, ich glaube, alle sind wir nach Bobrick mit einem Tag geführt worden. Also der Zeuge Preston, also George, nicht, den wir heute vernommen haben, der hat uns gesagt, er wisse nicht mehr genau, weil er in einem Krankenhaus, in einem Krankenbau gelegen hätte an Fleckfieber, ob er direkt nach Bobrick gekommen sei von diesem Krankenbau oder ob er erst noch einmal nach dem Block 11 gekommen sei. Können Sie sich daran erinnern? Nein. Nein, können Sie sich nicht daran erinnern. Nun, ich könnte mich auch nicht erinnern, denn wie es in jedem Fall gibt, sind es einige gute Freunde, von denen man die ganze Zeit in Kontakt ist. Und mit den anderen weiß man nicht jeden Tag, was mit denen geschehen ist. Ja. Und ich war mit dem George nicht in so einem engen Kontakt, als ich es wisse. Ja. Nun, Herr Zeuge, wer war denn der Blockälteste im Block 11? Emil Bednarek. Wieso wissen Sie seinen vollen Namen und wieso können Sie uns überhaupt das mit solcher Bestimmtheit sagen? Denn der Name war doch im Block wohl bekannt. Der Name war im Block wohl bekannt. Stimmt. Es wird behauptet von Seiten der Verteidigung, Sie wüssten etwas und könnten bekunden, dass der Emil Bednarek den Ruf eines strengen, aber gerechten Blockältesten genoss und dass ihnen Misshandlungen von Angehörigen der Strafkompanie durch den Angeklagten Bednarek nicht bekannt seien. Wissen Sie da was? Können Sie da etwas davon sagen? Dass der streng war, weiß ich Bescheid. Ich möchte aber wissen, was unter den gerecht bedeutet. Ja, also dass er zum Beispiel niemand geschlagen hat, der nicht irgendein Delikt begangen hat. Das kann ich aber nicht sagen. Ich habe gesehen, wie die Leute geschlagen haben. Warum hat er sie geschlagen, das kann ich doch nicht wissen. Das wissen Sie nicht. Wissen Sie zum Beispiel, ob Bednarek auch sogenannten Sport hat treiben lassen oder Gymnastik, wie das der Vorzeuge benannt hat? Das habe ich schon sehr vielen Malen mitgemacht. Ja, selbst mitgemacht? Ja. Waren da alle Angehörigen vom Block 11 beteiligt oder nur diejenigen, die für die Firma Siemens Schuckert ausgesucht waren? Es wurden beteiligt alle, die im Block geblieben sind. Alle, die auch im Block die Leute, die von dem Strafkommando geblieben sind, wurden beteiligt in der Sport. Die also nicht mit zur Arbeit gegangen sind. Und hatte dieser Sport irgendeine Veranlassung, ich will mal sagen, dass das so eine Art Strafe war dafür, dass irgendetwas vorgekommen war, was verboten war? Es waren zwei Art Sporten. Der gewöhnliche Sport, den man, wann wir nicht zu der Arbeit gegangen sind, sind wir auf den Hof geschickt worden und da haben wir hin und her herumspaziert. Und da kam sein Befehl zum Sport, sich in die Reihe stellen. Und da fang es an mit dem Sport. Der Strafsport war auf besonderen Gründen. Zum Beispiel einmal am Abend kam Bernhard mit seinem Stock hinaus und alle raus, binnen 2 Minuten sind die alle raus. Das ging auch mit dem Stock auf die Leute, die laufen müssen, um hinausgehen. Und dann fängt man an, den Strafsport mit Hüpfen, Kniebogen, Hüpfen, in Schnee, im Wasser rumdrehen und immer mit dem Stock und mit verschiedenen, also Stecke von Schaufeln auf den Kopf und auf den Körper geschlagen. Von Bednarek aus? Von Bednarek aus. Was war nun die Veranlassung zu dem sogenannten Strafsport, von dem Sie eben sprachen? Das weiß ich bis heutigen Tage nicht. Das wissen Sie bis zum heutigen Tag nicht. Waren da alle beteiligt, auch die Leute, die in der Strafkompanie waren, in der SK waren? Ich glaube, das war alle Juden raus damals. Alle Juden? Alle Juden raus. Alle Juden raus, ja. Hieß es. Und die andere Art von Sport, die Sie am Tag über mitmachten, spielte die sich auch so ab? Die spielten sich aus normalerweise. Gymnastik, Marschieren, Lieder singen, Kniebogen, Schnee und Hüpfen. Also es war kombiniert Gymnastik mit den Strafsachen, die man immer gemacht hat. Ja. Und es waren manche Fälle da und auch viele dabei, dass Leute, die Gymnastik oder das Hüpfen nicht so mitgemacht haben, immer hat es mit dem Stock geschlagen hinunter. Nun, in welcher Sprache hat denn Bednarek mit Ihnen gesprochen? Deutsch? Deutsch und Polnisch. Und Polnisch. Sagen Sie, ist Ihnen ein Fall in Erinnerung, dass ein Mensch dabei zu Tode gekommen ist, wenn so Sport getrieben wurde und geschlagen wurde? Beim Sport weiß ich von so einem Fall, dem ich dabei war, nicht. Ich weiß in einem Fall, wo ich nicht am Lager war, sondern in Arbeit. Und wenn ich zurückgekommen bin, hat man erzählt, dass jemand beim Sport erschlagen wurde. Es waren Tage, dass nicht alle im Block geblieben sind. Ein Teil von den Leuten ist Holz schneiden gegangen in eine andere Stelle in den Lager. Und da war ich mit drin. Da waren Sie mit dabei? Ja. Das war also in der Zeit, vor dem Sie in Bobrik beschäftigt waren? Ja. Das war in der Zeit. Und da sind Sie am Abend zurückgekommen und haben gehört, es sei ein Mensch beim Sporttreiben zu Tode gekommen? Stimmt. Ja. Selbst gesehen haben Sie es nicht? Nein, habe ich es nicht gesehen. Haben Sie überhaupt nicht gesehen, dass mal ein Mensch totgeschlagen worden ist oder sonst irgendwie getötet worden ist? Das habe ich ja gesehen. Und was haben Sie denn da gesehen? Ich habe in einer Nacht erwacht, wie ich Schreien gehört habe. Und da sah ich auf dem Ofen einen Mann stehen, der war Zigeuner von der Strafkommando. Und daneben stehte Bednarek und schlug mit dem Stock hin und zurück, immer wieder und wieder. Die Sache, warum dieses Bild so in meinem Gedächtnis geblieben ist. Ich habe einen Mann gesehen in einer Stellung mit einer Hand vor dem Kopf und in der zweiten Hand hatte Brot in den Mund gesteckt und gegessen. Er wurde geschlagen und er hat immer noch sein Brot gegessen. Der hat das Brot nicht verlassen. Der wurde am Kopf und am ganzen Körper geschlagen, dann ist er auf den Ofen hinuntergerutscht. Und er wurde auch noch weiter geschlagen, ein bisschen geschrien, immer leiser, bis er überhaupt aufgehört hat zu schreien. Und dann hat Bednarek angerufen zu den Stubdisten, raus mit denen. Und er wurde auf den Hof hinausgeschmissen. Mehr habe ich ihn nicht gesehen. Und, ich glaube, es war ein Zigeuner. Lag er am nächsten Morgen noch auf dem Hof? War er tot? Auf den nächsten Morgen auf dem Hof kann ich mir nicht erinnern, was mit ihm war. Ich weiß, dass er tot war. Ich habe nicht erinnert, ob ich ihn gesehen habe oder hat man schon ihn weggenommen. Ich glaube, ich habe ihn wohl gesehen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich glaube, ich habe ihn wohl gesehen. Wohl gesehen am nächsten Tag. Und woher wissen Sie, dass er tot war? Sie sagten, ich weiß, dass er tot war. Ich weiß, dass er dass er sich nicht mehr bewegt hat. Ohne Bewegung auf den Ofen geblieben ist. Und man hat ihn als sein Paket nach draußen hinausgeschmissen. Ich bin nicht zugegangen zu ihm, ich war mal auf einer Pritsche und geschlafen und angeschaut. Wenn er ohnmachtlos draußen in der Nacht rausgeschmissen wurde und er blieb draußen die ganze Zeit und er kam nicht daraus aus, ist ja logisch, dass er tot war. War da bei Bednarek noch ein anderer dabei, vielleicht ein SS-Mann oder was? Nein, es war kein SS-Mann in dem Block, das war im in der Nacht. Na. Und warum das Ganze sich abgespielt hat und was da vorgelegen hat, das wissen Sie nicht, oder doch? Man hat erzählt den nächsten Tag, dass der Mann Brot gestohlen hat. Wahrscheinlich das Brot, was er gegessen hat dabei, war gestohlen. Aber das ändert nicht diese Sache, dass er getötet wurde. Ist das der einzige Fall, den Sie wissen, in dem Bednarek jemanden totgeschlagen hat? Das ist der einzige Fall, den ich gesehen habe. Den Sie gesehen haben. Ich weiß von einem zweiten Fall, in dem Bednarek einen Menschen getötet hat. Da war es auf einem Abend, bevor wir schlafen gingen. Da laufte ein Mann von Bednareks Stube und Bednarek läuft ihm nachhin mit einem Stock geschlagen und ist ihm nachgelaufen auf den Hof. In dem Hof gingen die Schläge weiter und wir hörten die Geschreie des Mannes. Wir saßen an die Betten und die Leute, die nahe an die Tür waren, haben sich immer gegeben, was geht's denn los draußen. Und da wurde gesagt, dass er geschlagen wird. Dann wurde gesagt, dass er in den Tusche hingegeben worden ist. Das war der Waschraum. Und dass er kalt duschiert ist. Und das war ein altbekanntes System in den Block, Leute zu tuschen und draußen hinauszustellen. Und da sagte man, dass man ihn wieder von der Dusche hinausgenommen, wieder geschlagen und dann wieder in die Dusche hinein. Den nächsten Morgen habe ich gehört, dass der Mann ist tot. Und sagten eben, das war ein altbekanntes System. Was war das für ein altbekanntes System? Wieso war das altbekannt? Was wissen Sie darüber? Ich weiß darüber, dass sobald ich ins Block gekommen bin, habe ich schon davon gehört, dass es eine übliche Weise, Leute zu bestrafen. Die Leute kalt abzuduschen, und dann ins Freie zu stellen? Ja. Und während meiner Zeit waren einige Fälle, wo ich dabei war, dass Leute abgeduscht worden sind und in draußen gestellt worden sind. Haben Sie das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Und wer hat das veranlasst? Auch der Bednarek? Das war Bednarek persönlich veranlasst. Bednarek persönlich. Und war das im Sommer oder im Winter? Das war im Winter. Die Zeit, wo ich in dem Block war, war doch von November bis Frühling, ja. So die Winterzeit. So richtig, ja. Und haben Sie sich persönlich davon überzeugen können, ob die Leute dann erfroren sind da draußen? In diesen Fällen nicht. In diesen Fällen nicht. Ich habe keine Fragen mehr. Herr Steinfeld, Sie sprachen vorhin von Strafkommando. Wie haben Sie denn damals gesagt, als Sie im Block 11 waren? Auch Strafkommando oder haben Sie eine Abkürzung gebraucht? Ich war in der Siemens-Gruppe, die in Block 11 war. Und der Block 11 war die Strafkommando auch. Wir waren eine separate Gruppe, die in dem Block gewesen ist und waren Insassen des Blockes, sind aber nicht zu der Arbeit mit der Strafkommando gegangen. Das ist uns bekannt. Mir geht es nur um die Bezeichnung. Sprachen Sie damals von Strafkommando oder von SK beispielsweise? SK. Strafkommando, ja. Das ist die SK. Ist das nicht Strafkompanie? Wir haben Strafkommando, Strafkompanie gelernt. Nein, Strafkommando war die Kommando, die da draußen in die Arbeit gegangen ist. Ja, und das dürfte wahrscheinlich als Strafkompanie gezeichnet werden. Aber das war eines und dasselbe. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen, von Seiten der Staatsanwaltschaft? Herr Rechtsanwalt Ormond, Herr Rechtsanwalt Trabe, Herr Rechtsanwalt Dr. Eckert, Sie haben den Zeugen benannt. Der Angeklagte Bednarek. Präsident, dass ich keine Menschen totgeschlagen habe. Ja, aber Bednarek, sehen Sie mal, die Zeugen belasten doch sonst niemand. Zum Beispiel haben wir doch heute Vormittag verschiedentlich gehört, dass die Zeugen gesagt haben, dass zum Beispiel die Mitarbeiter und die Angestellten der Firma Siemens und Schuckert, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, sich sehr ordentlich und anständig mit den Gefangenen befasst haben. Sie belasten nicht jeden, der mit ihnen in Verbindung gekommen ist. Warum sollen denn die Leute ausgerechnet einen Häftling selbst belasten? Ich meine, Sie sind doch nun einmal auf Seiten der Gefangenen gewesen. Woraus würden Sie erklären, wenn das alles nicht wahr ist, dass alle Leute sich nun zusammengetan hätten, um ausgerechnet Sie zu belasten? Leicht erklärlich ist es heute, Herr Präsident. Wenn ein Fall vorgeworfen wurde oder ein Name bekannt ist, wird dieser Name dann belastet. Übrigens kann ich mir nicht vorstellen, Herr Präsident, dass diese Leute, die zu Siemens-Kommando zur Erholung kommen sollten, zur Erholung auf Block 11 gekommen sind und jetzt diese sagen, das Gegenteil beweisen. Ja, also Bednarek, erstens einmal haben es ja nicht nur die Zeugen heute, sondern neulich schon der Zeuge Schaffer behauptet. Zweitens einmal hat uns der Oberingenieur von Siemens Schuckert, gesagt, dass er darauf gedrungen hätte, die Leute sollten abgesondert untergebracht werden, damit sie sich bis zu ihrer Arbeit in der Fabrik etwas erholen könnten. Und nun sagen Sie anfänglich, es ist nicht wahr, dass die Leute bei mir untergebracht waren in meinem Block. Und dann beantragen Sie, die Leute zu vernehmen zum Beweis dafür, dass Sie sich den Leuten gegenüber anständig benommen hätten. Also ich meine, da stimmt doch irgendwas nicht. Herr Präsident, ich habe behauptet, dass ein Siemens-Kommando, von dem ich als Blockelser nichts wissen konnte, ich habe doch kein Interesse für Kommandos, mich zu interessieren, dass die Leute am Block gewesen sein konnten, das habe ich nicht widersprochen. Ja, aber sehen Sie mal, die Leute brauchten doch nicht zur Arbeit zu gehen. Und der Zeuge in Preston, der hat uns vorhin gesagt, Sie hätten offensichtlich davon erfahren, dass Sie zu einem besonderen Kommando gehörten, denn Sie hätten gesagt, ihr seid bessere Leute, ihr braucht nicht zu arbeiten, aber ich habe schon die Möglichkeit, eure Gesundheit zu erhalten. Und dann hätten Sie mit diesen Leuten den sogenannten Sport getrieben oder die Gymnastik, wie der Mann sich heute Morgen ausgedrückt hat. Herr Präsident, mit diesen Worten ist keiner zu mir herangetreten und ich habe auch keinem diese Worte geäußert. Tja. Wollen Sie denn auch bestreiten, dass Sie, wie auch jetzt der Zeuge, ist ja nicht der Erste, der das bekundet, dass Sie im Winter Häftlinge abgeduscht und dann in der Kälte haben stehen lassen? Ist denn das auch nicht wahr? Nein, Herr Staatsanwalt, wir haben keine Brausen gehabt am Block. Das muss ja keine Brause sein, das kann man ja auch anders machen. Im Schlauch kann man das ja auch machen. Wir haben auch keinen Schlauch gehabt. Auch keinen Wassereimer? Wasser haben wir gehabt. Mhm. Und Sie haben der Zeuge hat gesagt, unter die abgeduscht. Ja. Man kann auch mit einem Eimer Wasser eine Dusche verabreichen. Das habe ich nicht getan. Auch das nicht? Nein. Herr Zeuge, waren denn in diesem Waschraum Duschen? Ja. Ich glaube, wenn der Auschwitz-Lager so geblieben ist, wie er war, könnte man es finden. Der Teil ist nicht mehr erhalten. Aber Sie können sich bestimmt darauf erinnern, dass sogar Duschen angebracht waren, dass man nicht etwa mit dem Schlauch jemand abspritzte, sondern dass Duschen angebracht waren, wo man die Leute richtig gehend abduschen konnte. Es war in den Hof an der Seite ein kleines Gebäude, wo die Toiletten und das Waschraum waren. Und da waren Duschen da. Waren Duschen da? Ja. Ich bin jeden Abend meine Zähne sputzen gegangen, da weiß ich Bescheid. Ja. Tja. Bitte schön. Herr Petarek, ist nicht mal ein Zeuge hier gewesen, der bekundet hat, dass er öfters zu Ihnen in den Block 11 gegangen ist, um sich dort zu duschen? Ich komme im Augenblick nicht auf den Namen. Aber ich erinnere mich sehr genau, dass das ein Zeuge hier gesagt hat. Jawohl, ich kann mich an diesen Zeugen erinnern. Ja, und der hieß wie? Das stimmt nicht, dass der Zeuge... Das stimmt auch nicht. Dass der Zeuge überhaupt bei mir am Block war. Der war nicht an Ihrem Block, es gab auch keine Duschen dort. Nein. Der Zeuge kann sich auch bei Ihnen nicht geduscht haben. Dieser Zeuge, der das geäußert hat, war im Winter. Und im Winter gab es weder an den Kränen Wasser noch sonst wo. Im Winter mussten wir außer dem Block uns waschen gehen. Tja. Darf ich noch erwähnen? Ja, bitteschön. Der Zeuge hat behauptet, er wäre warmes Wasser. Haben wir am Block warmes Wasser? Darf ich fragen, Herr Präsident? Ja, verzeihen Sie, ich habe von warmem Wasser hier nichts gehört. Nein, dieser Zeuge, der damals geäußert hat, der gekommen ist, der hat gesagt, er ist zu mir baden gekommen, weil dort warme Wassereinrichtung war. Ja. So hat er behauptet. Ja. Haben Sie auch ab und zu warmes Wasser da gehabt, wenn irgendwelches Baden vorgeschrieben war? An dem Block kann ich mir kein warmes Wasser erinnern. Sie können sich nicht an warmes Wasser erinnern? Nein. Ist möglich, wie es manchmal war, dass Prominente ihre besonderen Sachen hatten. Vorrichtungen. Ihre besonderen Vorrichtungen hatten. Möglich, dass das war. Ja, also Bettnerek, der Zeuge Rupprecht, der hat seinerzeit ausgesagt, bei der Waschgelegenheit war auch eine Brause. Dieser Zeuge hat ja seinerzeit für Sie gut gesprochen, nicht? Er hat gesagt, in meinen Augen war Bettnerek ein sehr anständiger Mensch. Also er hat Sie nicht belastet. Aber er hat nur ausgesagt, dass er nicht gesehen hätte, dass sie irgendwelche Häftlinge geschlagen oder misshandelt hätte und dass sie mit ihrer Erlaubnis sich im Block 11 öfter baden können. Dort sei eine Waschanlage gewesen, die selbst mit Häftlingen gebaut hätte, die sie selbst gebaut hätte. Nein, Herr Präsident, wir haben am Kaltwasser hätte sich nicht gebadet, da hat er eine bessere Möglichkeit gehabt. Also damals wusste ich schon, wie der Zeuge ausgesagt hat. Und Warmwasser haben wir nicht gehabt. Und wenn wir Warmwasser gehabt hätten, dann wäre es vielleicht mal, hätten vielleicht mehrere Zeugen hier schon ausgesagt, dass wir warmes Wasser gehabt haben. Ja, also ich kann mich nicht darauf entsinnen, dass er was von Warmwasser gesagt hat. Das ist mir neu. Herr Präsident, darf ja, ich noch mal? Bitte schön, ja. Er hat ausdrücklich gesagt, er ist aus diesem Grunde gekommen, weil bei mir warmes Wasser war. Das war im Winter, wie er das Also da kann ich mich nicht drauf erinnern. Ich bin aber gern bereit, einmal die Aussage noch mal herauszuholen, um mich selbst zu vergewissern. Ich könnte es ja damals überhört haben, aber ich glaube nicht, dass ich das getan habe. Herr Präsident, ich weiß es ganz genau. Ich habe mich darauf gestützt. Ich war erstaunt, wie der sagen konnte, dass wir warmes Wasser gebraucht haben. Wir haben ja im ganzen Lager kein warmes Wasser gehabt, außer dem Waschraum. Gut, dann nehmen Sie Platz. Ja. Angeklagten Bednarik. Herr Bednarik, wer hat Sie eigentlich ausgewählt zum Blockältesten der Strafkompanie? Ich war strafweise versetzt auf Block 11. Zuerst war ich versetzt strafweise von Auschwitz nach Birkenau. Und in Birkenau war ich dann vom Lagerältesten Danisch. Dieser ist zu mir gekommen eines Abends und sagte mir, du übernimmst, und zwar war er schon im Krankenbau, ich war damals typhuskrank, und ist gekommen und hat gesagt, du bist versetzt auf Block 11. Ich habe mich geweigert, aber aus welchen Gründen? Ich habe den Befehl bekommen, du nimmst den Block 11, ich konnte nichts mehr machen, Herr Rechtsanwalt. Was hat Ihnen denn der Danisch damals für Instruktionen gegeben über die Behandlung der Häftlinge? Ja, ich verstehe nicht, was Sie meinen zur Behandlung. Irgendmal einige Schläge, aber nicht richtig geschlagen worden. Es ist bei mir bestimmt keine Sache der Rache. Aber ich kann mich wohl erinnern, wann ich jetzt die Stimme Bernays gehört habe, wie er mit Vergnügen mit dem Stock auf den Ofen hin und her rumgegangen ist und Möglichkeiten dazu gesucht, um seine Tätigkeiten, um seinen zu erfüllen. Das war in keinem Falle Befehl, oder es war in vielen, vielen Fällen nicht nötig, um Ordnung zu halten. Ja, und ich hatte so viel Mal nachgedacht, wieso könnte man so schwer das Leben machen, ohne Gründe, ohne Logik, ohne etwas, was es nötig ist. Das Leben ist doch schon schwer genug. Wozu soll man es nochmal schwer machen? Ja, was ist? Ich möchte noch eins mal hier zu der Äußerung des Zeugen machen, und zwar folgendermaßen. Herr Zeuge, stellen Sie, darf ich in diesem Sinne reden? Ja, bitte. Herr Zeuge, stellen Sie sich vor, Sie wissen es ja, Sie sind, wie Sie angeben, sind Sie vom Siemens-Kommando. Also Sie waren Anstiegeleut, so wie Sie es hier behaupten. Aber Sie wissen doch ganz genau, dass in die SK die schlimmsten Leute aus dem Lager kamen. Nicht nur vielleicht mal irgendwelche, der vielleicht mal falsche Unterhaltung gehabt hat. Nein, es sind Leute gekommen, Sie wissen ja, was für Vergehen im Lager geschehen sind. Und es sind Zeuge, Häftlinge in die SK gekommen, dass einer den anderen das Letzte gestohlen hat. Ist Ihnen das bekannt oder nicht, dass die Häftlinge einer den anderen bestohlen hat? Wie sollte man sich dann dagegen wehren? Darf ich, Herr Präsident, einen Fall noch dazu erwähnen? Ja. Es war 41, war die Blockälteste auf 8. Das war an einem Samstag. Nicht auf 8a. 8a. Auf 8a. Ja, ich möchte das verbessern. Und es war an einem Samstag, wir haben vor dem Blockdecken geklopft und ich habe auf meiner Stube gesessen und da ist ein Häftling zu mir gekommen und sagte, Blokowe, denn die haben ihn Blokowe genannt, haben sie gesagt, Blokowe, da hat mir eine Tabak und Brot gestohlen. Ich sage so, wie ich dem Häftling geantwortet habe. Ich habe ihm gesagt, Herrgott, nein, lasst mich doch mal in Ruhe und schafft's, hebt's eure Zeug auf. Freilich, die Leute hatten keine Schränke, wir hatten keine Spinde, kein gar nichts, nur diese Taschen, die wir an den Mänteln gehabt haben. Und dieser Häftling hat sich umgedreht und ist weggegangen. Ich bin aber dann vielleicht nach ein paar Sekunden auf die Stube gegangen, habe dem Stubenältesten gefragt, was ist hier eigentlich los? Dann sagt mir der Stubenälteste folgendermaßen, ja, ich bin gerade bei der Überprüfung, wer eigentlich das Brot diesem gestohlen hat. Aber wir kennen den Menschen. Der Mensch ist schon bekannt. Nicht ihm wurde gestohlen, nur er hat schon mehrere Male gestohlen. Und auf einmal höre ich ein Geschrei im Lager, Blockälteste 8a. Und ich bin runtergegangen, bin aus dem Haus rausgekommen vom Seiteneingang, denn wir haben nur den Seitenausgang gehabt und Eingang. Und da steht der Lagerälteste Brodniewicz auf der Lagerstraße und winkt mir zu. Ich bin nach ihm zugerannt und der Lagerälteste hat mir gleich zwei Faustschläge ins Gesicht gegeben und zwei Magenschläge. Und sagte mir Folgendes, schaffe Ordnung auf deinem Block, sonst gibt es für dich noch mehr. Ich habe gesagt, Herr Lagerälteste, wenn es um diesen Menschen geht, der hier steht, der hat mich hier unschuldig belastet. Er wollte nur vielleicht was herauspressen, dass ich ihm vielleicht was geben würde oder dass er vielleicht woanders was kriegen könnte. Und er hat keinen anderen Grund gehabt, weil er auf die ganze Stube rebellisch gemacht hat, ist er zu Ihnen gekommen. Da hat mir der Lagerälteste gesagt, also gut, geh mal jetzt rauf am Block und stell mal die Sache fest. Ich bin auf die Stube gekommen und da habe ich der ganzen Stube gesagt, stellt euch vor, der Mann rennt zum Lagerältesten. Und der Lagerälteste hat mich geschlagen. Dann hat der Stubenälteste gesagt, also jetzt wissen wir, wie weit wir mit diesen Menschen gehen sollen. Es war um die Mittagszeit. Ich konnte nichts mehr feststellen, weil es Mittagsausgabe war. Und nach dem Essen während dem Essen bin ich auf die Stube gegangen und habe diesem Häftling, der hat gesessen, weil wir keine Tische gehabt haben, der hat am Fußboden gesessen und ich habe gesagt, schämst du dich nicht? Zuerst belastest du andere Kameraden, dann gehst du zum Lagerälteste und beschwerst dich über mich. Der hat damals vor allen auf der Stube kein Wort geäußert. Ich habe mich umgedreht und bin weggegangen und habe dem Stubenältesten einen Wink gegeben. Der Stubenältesten ist mir nachgegangen und habe gesagt, pass auf diesen Burschen. Wenn mir nochmal so ein Fall vorkommt, sofort geht ihr als Zeugen zum Lagerälteste. So was mit den Leuten. Die haben über die Nacht die Schuhe gestohlen, einer den anderen. Wenn einer bessere Schuhe gehabt hat, der hat ihm die Schuhe gestohlen. Und früh kommt der Mitinsasse und sagt, Blokowi, ja soll ich barfuß gehen? Wie oft musste ich meine Schuhe abgeben? Oder die Knöpfe haben sie abgeschnitten, sind sie bei der Blockviererstube gegangen, vom Mantel die Knöpfe über Nacht zum trotzdem anderen. Oder mit den Schuhen sind sie vom Kommando gekommen, da haben sie sich auf der Stube blutig geschlagen. Was sollte ich machen? Ich bin auf die Stube gekommen, ihr sollt euch nicht schlagen. Dem habe ich Paare geschmiert. Ja, dann war einer von denen beleidigt. Einer war benachteiligt. Aber ich musste beide bestrafen, weil sie nicht schlagen durften. Naja. Sind sie bei der Blockviererstube vom Weimarsche, der Präsident, mit dem offenen Mantel. Und natürlich, bei der Blockviererstube musste man die Hände frei bewegen. Und der Mantel ist so geflogen. Jetzt war der Mantel ohne Knöpfe. Dann hat es der... Sofort den Häftling hat man rausgezogen aus dem Kommando, auf welchem Block bist du, Block 8a. Sofort den Blockältesten, Block 8a. Was gab's? Prügel, was ich für Prügel bekommen habe. Ich habe 32 Stunden in Kniebeuge gesessen, Herr Vorsitzender. 32 Stunden ununterbrochen in Kniebeuge. Ich bin am Bock gekommen. Und ich bin zweimal strafweise versetzt. Erstens in die Verhältnisse, wo in Birkenau kein Wasser gab, kein Dach. In der größten Kälte war ich dort versetzt. Und dann kam ich als Blockälteste in die SK. Warum? Für was denn? Ja. Nur aus Gehässigkeit. Wenn man Sie hätte nicht bevorzugen wollen, hätte man Sie ja nicht zum Blockältesten machen brauchen, nicht? Herr Präsident, darf ich noch zu dem Wort Blockältesten sagen? Ja. Ich bin überzeugt, dass keiner sich für den Blockältesten mal beworben hat. Blockälteste war ja der schlimmste Posten im Lager. Denn die Kapos, die ausmarschiert sind mit ihren Kommandos, die haben ihre Arbeit ausgemacht, die haben ihre 8 oder 10 oder 12 Stunden draußen gearbeitet, erledigt. Der Blockälteste hat von früh bis nachts seine Arbeiten gehabt. Er konnte die Nacht nicht ruhig schlafen, er wusste nicht, ob am nächsten Tag der Block stimmt. Wer war verantwortlich? Ja, aber offensichtlich ist es Ihnen doch wesentlich besser gegangen, sonst hätten Sie nicht so viel gehabt, dass Sie noch anderen Leuten abgeben konnten, wie wir wiederholt gehört haben. Herr Präsident, ich habe bis zum Schluss meine Pakete von daheim bekommen. Und davon haben Sie ausgeteilt. Und ich bin Nichtraucher und ich habe den Leuten vieles verteilt. Und die Medikamente? Und die Medikamente habe ich von dem Blockältesten von Sonderkommando bekommen. Das war der Blockälteste, war ein Franzose. Also Sie konnten doch als Blockältester, hatten Sie doch mehr Freiheiten als die anderen und hatten doch auch manche Vergünstigung. Also so ist das nun nicht gewesen, als ob das eine Bosheit und eine schlechter Stellung gewesen wäre für Sie, dass Sie Blockältester geworden sind. Ich meine, allmählich müssen wir doch mal die Dinge wieder dahin stellen, wo sie hingehören. Der Blockältester hatte gegenüber dem einfachen Mann doch eine wesentlich bessere Stellung. Er hatte zunächst die Chance zu überleben. Und das war ja für Auschwitz eines der größten Dinge, die es überhaupt gab, dass man überleben konnte. Herr Präsident, ein Blockältester vom Freien Block und ein Blockältester von der SK war ein ganz großer Unterschied. Denn der Blockältester SK durfte am Abend den Block nicht verlassen. Der durfte den Block nicht verlassen. Wogegen die anderen Blockältesten konnten nach Feierabend, wo die Leute gesättigt wurden, konnten sich in ganzer Lage bewegen. Und das war die Strafe, dass ich im Block sitzen musste. Naja. Herr Zeuge, Herr Rechtsanwalt. Darf ich mir noch eine Frage? Bitte schön, ja. Herr Zeuge, sind Sie im Zusammenhang mit diesem Verfahren oder mit einem ähnlichen Verfahren mal in Israel vernommen worden? Ich habe die Frage nicht genau verstanden. Postępowaniem, w związku z tą sprawą, czy w związku z jakąś inną sprawą, już był przesłuchiwany w Izraelu? Nein, ich wurde nie verfahren. Ich habe am letzten Freitag, weil ich die Einladung bekommen habe, habe ich das erste Mal eine Aussage abgegeben. Haben Sie sich auch nicht als Zeuge gemeldet beim Gericht oder bei Nein, ich habe mich nicht gemeldet. Gut, danke. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Bestimmt. Herr Paretzky, Sie wollten noch was sagen, ja? Zeuge, Sie sagten, Sie waren in Bobrik, ja? Ja. Sind Sie von Anfang an im Bobrik-Kommando gewesen, wo Sie noch von Lager ausmarschiert sind, zu Fuß, der ersten 2-3 Wochen? Kennen Sie dann entsinnen? Wir sind nicht zu Fuß nach Bobrik gegangen, sondern mit einem Lastwagen wurden wir eine gewisse Zeit, das war von Anfang an, wann die Fabrik gebaut wurde. Die ersten 3 Wochen? Ist möglich 3 Wochen, möglich mehr. Zu Fuß oder mit Auto? Nein, mit einem Auto, mit einem Lastauto. Aber wenn ich bin gegangen, da ging noch zu Fuß. Nein, das war viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. 5 Kilometer waren das. Können Sie sich noch an Ihren Kapo erinnern? Bitte? An Ihren Kapo erinnern? Nein, das kann ich mich nicht erinnern. Das war ein holländischer Offizier. Bitte? Ein holländischer Nein, das Offizier. Kann ich mich nicht erinnern. Waren Sie nicht der Schreiber in der... Bitte? Haben Sie von Anfang an, den Kommando, der ersten paar Tage, nicht als Schreiber gewesen in dem Väterhäuschen? Nicht, als was? In so einem Väterhäuschen. Als ich als Schreiber? Ja. Nein. Waren Sie nicht der Schreiber? Kaminputzer war ich. Nein, ich meine da in Bobrik. In Bobrik war ich Kaminputzer eben. In den ersten paar Tagen. Bitte schön. Nochmal, Herr Zeuge, wie war das am letzten Freitag, was Sie eben so beiläufig sagten? Ja. Bitte? Was hat sich am letzten Freitag, Sie haben da beiläufig etwas gesagt, was ich nicht ganz verstanden habe, was hat sich am letzten Freitag ereignet? Ich habe zu Hause eine Notiz bekommen, dass ich wurde von dem Gericht angebeten, dass ich sind Papiere von Deutschland an mir angekommen. Und da kam ich ans Gericht, habe mir angeschaut die Papiere, da sah ich, dass ich für den 4. März nach Frankfurt eingeladen bin. Und das war schon 4 Tage oder 5 Tage bevor. Also habe ich die Polizei angerufen, die Abteilung des Nazi-Beherrschung, und habe die gefragt, vielleicht wissen Sie davon was. Und da haben sie gesagt, dass sie auch so einen Brief bekommen haben, und man hat einen Fälscher, einen... Untersuchungsrichter? Einen Un... Sędzia śledczy. Nie, człowieka, sędzia śledczy, który zabrał zeznanie. Żeby zeznanie oddać. Świadka szuka. Nie. Sędzia śledczy. Sędzia śledczy. Wie heißt er? Untersuchungsrichter. Untersuchungsrichter. Angerufen und dann hat er mich gefragt, ob ich eine Aussage geben kann. Und da habe ich an Ort und Stelle die Aussage gegeben. Die ist auch protokolliert worden und Sie haben sie unterschrieben. Bitte? Ist die auch protokolliert worden und haben Sie diese Aussage unterschrieben? Ja, die ist protokolliert worden und ich habe sogar unterschrieben. Dankeschön. Deutscher oder ein israelischer Untersuchungs? Das war ein israelischer Untersuchungs. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja, ich kann.